Kundgabe 6085. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.10.1954. Gottes Hilfe zur Seligkeit. Freier Wille. Ich will euch doch nur zur Seligkeit verhelfen. Und weil ich sehe, dass ihr Menschen irrige Wege geht, trete ich an euch heran, um euch recht zu weisen. Ich kann jedoch nur euch den rechten Weg zeigen, und ich kann euch nur ermahnen, ihn zu gehen. Doch nun muss ich euer Wille selbst bereit erklären, meinen Ratschlägen zu folgen. Dieser euer Wille aber ist schwach und wankelmütig, denn so wie einer kommt und euch locket, mit ihm gemeinsam zu gehen, gedenket ihr nicht mehr meiner Worte, und ihr schließet euch dem Verführer an. Ihr folgt ihm, der euch abseits führt, hinweg vom rechten Ziel. Von beiden Seiten wird der Mensch auf Erden beeinflusst für seinen Lebenswandel. Er selbst aber gibt den Ausschlag durch seinen Willen. Darum muss ich außer meinen Worten, die zum rechten Entscheid drängen sollen, auch Not und Elend über den Menschen kommen lassen, die ihn hindern, dem Verführer zu folgen, die ihn unfähig machen, den Weg mit ihm zu gehen, weshalb jedoch noch nicht die Gewissheit ist, dass er mir folget. Er kann auch untätig am Wege verbleiben, und es kann kostbare Zeit verrinnen, die er nützen konnte zum Fortschritt. Doch auch das ist sein freier Wille, der nicht angetastet werden darf. Wo er auch weilet, meine Liebe geht nicht von ihm und wirket ständig auf ihn ein, und es wird kein Mensch sagen können, dass ich ihm nicht in den Weg getreten sei und ihm immer wieder mein Wort gebracht habe, das ihm helfen soll zur rechten Willensrichtung. Immer wieder werden die Menschen angesprochen von mir, und besonders in irdischer Not gebe ich mich als liebevoller Vater zu erkennen, der die Bitten seiner Kinder erfüllt. Und darum ist es wohl möglich, dass sie meinem Wort Folge leisten und nun den rechten Weg einschlagen zur Höhe, dass sie den Unwert dessen erkennen, was ihnen der Verführer als Lockung vor Augen stellt, und dass sie mich nun zu ihrem Führer erwählen, dem sie willig folgen und mit dessen Hilfe sie auch zum Ziel gelangen. Ich habe nur die Absicht, euch selig zu machen, doch es muss euer Wille auch bereit sein, weil ich euch nicht zwingen kann zur Seligkeit. Ansonsten ihr alle schon selige Geschöpfe wäret, jedoch ohne Willensfreiheit. Ihr also handeln würdet im Mussgesetz, das aber die Vollkommenheit ausschließt. Ihr aber sollet euch zu meinen Kindern gestalten im freien Willen. Erst dann könnet ihr selig sein und bleiben in alle Ewigkeit. Amen.